auf mich! Hört auf damit, ihr seid schlimmer als kleine Kinder! Mama! Mama, ist alles gut? Ach ja, was macht er denn hier? Gerhard, komm zu deinem. Hast du nicht gesagt, du blutest? Gerhard, du darfst mich nie verlassen. Gerhard, das überlebe ich nicht. Hör auf damit. Sie will ich mir wegnehmen. Das weiß ich. Gerhard. Das weißt du. Sie will es definitiv. Woher weißt du das? Na, sie hat es mir gesagt. Ich habe den Erste-Hilfe-Koffer mitgebracht. Jetzt setzen Sie sich erst mal hin. Wer ist das? Das ist Erhards Vater. Hi. Hi. Du hast es meiner Mutter gesagt. Was? Sie weiß, dass wir weggehen. Was? Was? Was? Ich habe es ihr nicht gesagt. Sag mal, hast du schon wieder meine SMS gelesen? Gunhild, darüber haben wir doch gesprochen. Weggehen? Erhard, ich glaube, sie weiß es nicht. Was heißt denn hier weggehen? Antworte! Okay, ja, aber du musst jetzt ganz ruhig sein und einfach nur zuhören. Schaffst du das? Ich bin jetzt nicht ruhig, ich bin jetzt nicht ruhig. Denk mal dran, was Trixie beigebracht hat. Du hast mir von dieser Atemübung erzählt. Sie waren das? Wir alle mitmachen. Was atmen ein, tief ausatmen, im Becken rum. Gunhild, das war meine Idee. Hör auf, Gunhild, zu mir zu sagen, ich bin deine Mutter! Und nimm es wegen Gunhild halt die Fresse! Und lass den Jungen reden! Okay. Hallo, ja. Hi. Du warst schon lange nicht mehr oben. Du warst schon lange nicht mehr unten. Soll das witzig sein? Tut mir leid, ich hatte zu tun. Ja, das sehe ich. Du sagst schon, was los ist. Sonst kriegt deine Mutter gleich ein Aneurysma. Ich wollte dir eine Mail schreiben, wenn ich angekommen bin. Wolltest du weggehen, ohne dich von deiner Mutter zu verabschieden? Ich wollte das alles hier vermeiden. Willst du auf Urlaub fahren? Wir fahren nach Nizza, wie geplant. Fanny und ich. Und Fanny und Fanny und Fanny. Hast du komplett den Verstand verloren? Das ist eine mittelalte Frau. Fanny und ich gehen nach Mexiko. Wohin? Nach Mexiko und Brasilien und Guatemala. Wir gehen backpacken! Ja, ich war noch nie backpacken. Fanny war noch nie backpacken. Sie hat früh geheiratet und war nie backpacken. Und deshalb backpacken wir jetzt durch Südamerika. Aber in Südamerika gibt es Banden. Das hast du nicht gewusst. Das ist Quatsch, Gunhild. Doch, die kidnappen Leute und dann schlachten sie sie im Urlaub an. Das passiert uns nicht. Und wie lange geht ihr? Wir haben noch keinen Rückflug. Mindestens 6 Monate. Ah, 6 Monate. Kannst du bitte aufhören, so zu kreischen, Gunhild? So. Du gehst nirgendwo hin. Du bleibst hier bei mir. Und dann gehst du ins Parlament. Du solltest eigentlich mal mit deinem Wahlkampf anfangen. Helf mir auf den Flyer verteilen. Nein, Gunhild, nein. Das sage ich doch die ganze Zeit. Jeden Tag versuche ich dir zu erklären, ich mache das nicht. Also vergiss es. Also, Entschuldigung, du fühlst dich hier auf wie so ein verwöhntes Kind. Ich habe dich ja nicht besser erzogen. Du hast mich überhaupt nicht erzogen. Entschuldigung? Tut mir leid, aber das ist nun mal die Wahrheit. Das hat er jetzt nicht gerade wirklich gesagt. Ich versuche schon höflich zu sein. Ah, das nennst du höflich? Ich wollte nie hier sein. Draußen bei Tante Ella, da hatte ich ein Leben. Was? Und dann hast du plötzlich entschieden, dass du deinen Sohn wiederhaben willst. Ist doch mein Baby. Ich musste mit meiner Freundin Schluss machen. Alle meine Freunde zurücklassen. Ich konnte nicht mal meinen Hund mitnehmen, weil du scheinbar gegen alles allergisch bist, was lebt. Und als ich dann hier war, da hast du den ganzen Tag im Bett gelegen und morgens um 8 angefangen zu saufen. Ich hab dir jeden Tag Brötchen geschmiert. Die Köchin hat mir Brötchen geschmiert. Ja. Aber ich habe die Köchin dafür bezahlt, dass sie dir Brötchen schmiert. Nein, ich habe die Köchin dafür bezahlt, dass sie die Brötchen schmiert. Du hättest einfach alles so lassen sollen, wie es war, Gunhild. Du hättest mich da draußen lassen sollen, bei meiner Mutter. Bei meiner richtigen Mutter. Alter, das Ganze. Du bist so ein Missratner. Du weißt nicht, was ich durchgemacht habe. Ich war... Ja, ich... Na. Wenn du das getan hättest... dann hätte ich nicht so einen Hass auf dich, weil du mich gezwungen hast, in diesem Loch zu leben und deine Katze und deine Pisse und deine Scheiße wegzufischen und dich ins Bett zu bringen, während du mir die Ohren voll heulst, wie unfair das Leben zu dir gewesen ist und meine Mission. Meine lächerliche Scheißmission. Das ist nun mal deine Familie. Ich scheiße auf meine Familie. Die verfickten Borgmanns interessieren mich nicht. Ich bin niemandem von euch was schuldig. Ja. Ich will doch nur glücklich sein und leben. Mein Leben. Leben. Er will sein Leben. Leben. Bravo, Junge, tolle Rede. Erhard, ich bin stolz auf dich. Erhard, ich weiß ja, du hast es schwer hier. Und du hast es auch wirklich schwer mit deiner Mutter. Ich hätte das auch niemals zulassen dürfen, dass sie dich wieder zu sich zurückholt. Aber jetzt ist es anders. Jetzt ist es so, jetzt musst du einfach noch ein paar Monate hier bleiben. Wenn ich jetzt nicht wegkomme, dann komme ich nie weg. Wir sehen uns, wenn ich wieder da bin. Ja, ich kann aber nicht warten. Ich kann keine 6 Monate warten. Was? Wieso denn nicht? Es ist alles ein bisschen komplizierter, als ich es vorhin dargestellt habe. Was? Sie hat Krebs und stirbt. Danke, Schwester. Bitte. Was? Stimmt das? Ja, ja. Was willst du, wie lange? Also den Winter, den werde ich schon noch überleben, sagen Sie. Aber weißt du, du musst einfach auf mich warten. Ich muss warten. Nein, du musst einfach hier bleiben. Verstehst du das? Das ist so unfair. Nein, das ist nicht unfair. Das wird ganz toll, das wird wunderschön. Ich habe eine Wohnung gemietet in der Stadt, ja? Und dann kannst du jeden Tag zu mir kommen und wir können die letzten Monate meines Lebens, die können wir einfach damit verbringen, dass wir uns beide noch mal ein bisschen besser kennenlernen, ja? Und du kommst einfach nach der Arbeit, kommst du zu mir nach Hause und dann kannst du einfach, weiterarbeiten. Wir können die ganze Nacht aufbleiben. Wir können rauchen. Oh, endlich kann ich rauchen, so viel ich will. Und trinken, wir können den ganzen Abend Alkohol trinken. Und dann nachts, und dann gucken wir uns Filme an. Dann gucken wir die ganzen Filme an, die wir immer schon sehen wollten. Ich lass dich auch. Wenn es zu viel ist, dann lass ich dich auch. Ich muss ja nur wissen, dass du da bist. Ich muss doch nur wissen, dass ich nicht die einzige Chance in meinem Leben verpasst habe. Ella! Nein! Ich kann nicht! Warum nicht? Gott, das ist... Die letzten 16 Jahre warst du das Einzige, das in meinem Leben Bedeutung hatte. Verstehst du nicht, dass ich hier weg muss? Ich muss leben. Wenn er es nochmal sagt, hau ich ihm wirklich auf die Fresse. Aber du kannst doch leben. Jetzt wart halt mal ein paar Monate. Wir können doch skypen. Ich skype dich an. Und vielleicht haben sie irgendwas übersehen bei der Diagnose. Skype. Erhard. Ist mal ohne Scheiß. Das ist mein Sohn. Was? Na, ich muss mich langsam wirklich fragen, ob Gunhild nicht noch auf anderen Wiesen gegrast hat. Na, schön wär's. Du meinst, das hab ich gemacht? Das muss ich bedauerlicherweise bestätigen. Weißt du was, Erhard, wir haben jetzt, glaube ich, alle wirklich mitgekriegt, was du alles nicht sein willst. Ich glaube, das haben wir jetzt alle geschnallt. Sogar deine Mutter. Ich habe nur noch eine einzige Frage, eine eigentlich ganz simple Frage. Was willst du denn eigentlich sein? Sag ich doch die ganze Zeit. Leben. Das habe ich gehört. Was soll denn das bedeuten? Was meinst du denn damit? Bei allem Respekt, Vater. Scheiß auf den Respekt. Red mit mir wie ein Mann. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht weißt, was das heißt. Leben. So wie du dich da oben einsperrst. Ja, erzähl's mir noch. Ich bin ganz Ohr. Seit 8 Jahren lebe ich in einer verdammten Edgar-Allen-Poe-Geschichte. Hör auf, alles negativ zu formulieren. Und sag mir, was du willst. Ich will hier raus. Und dann? Dann kann ich vielleicht wieder anfangen. Die ersten 22 Jahre auslöschen. Oder? 23. Ja, die ist was, was ich, wie viele Jahre auslöschen und neu anfangen. Ja. Und womit? Das weiß ich noch nicht. Ja, das muss er auch nicht wissen. Mein Gott, aber diese erfolgsorientierte Weltanschauung, mit der... Wie war noch mal ihr Name? Wilton. Fanny Wilton. Engländerin. Ja. Entschuldigen Sie schon, Frau Wilden, aber so sehr ich auch die Leistungen meines Sohnes auf dem Gebiet der Brautschau bewundere. Wirklich, Erhard, die ist ein toller Fang, sowas sehe ich sofort, hätte ich gar nicht von dir gedacht. Aber ich muss dich wirklich ernsthaft vor diesen esoterischen Wischiwaschi-Weisheiten warnen. Die will einen neuen Huchen aus dir machen. Also, du bist fest. Vor solchen Christ, Frauen musst du nicht in Acht nehmen, die schneiden dir nämlich. Ja, ja, mach sie doch, oder? Ja, natürlich macht sie das. Genau das machen sie. Kein Grund mir zuzustimmen, Gunhild. Bei den Leuten. Ist doch peinlich. Für uns beide. Sie tun mir alle nur leid. Ach ja? Ah. Wir tun Ihnen leid. Mir wird jetzt erst klar, was Erhard all die Jahre durchgemacht hat. Du willst leben. Ja, dann leg dir mal ein paar Eier zu. Und lebe. Das ist das Leben. Lebe es. Nee, das nicht. Das ist nicht mein Leben. Na gut, dann haben wir dich eben verkorkst. Das machen alle Eltern mit ihren Kindern. Das ist ihr natürliches Recht. Mein Vater und ich, wir haben kaum ein Wort miteinander gewechselt. Aber er hat mir den Verstand eingeprügelt, verstehst du? Ist doch egal, welches Arschloch dir den Gefallen tut. Du nimmst es an und machst was draus. So und ich, wir kommen aus so unterschiedlichen Welten. Red doch keinen Scheiß! Du willst leben! Wie stell ich mir der Realität? Deine Mutter ist eine verfickte Alkoholikerin und kann die Finger nicht von dir lassen. Na schön. Hä? Und deine andere Mutter stirbt an Krebs. Und du willst leben! Das ist das Leben! Das ist dein Leben! Lebe es! Ich will nicht euer Leben! Ich will mein eigenes Leben aufbauen! Das kannst du nicht, dein eigenes Leben aufbauen! Der Schwachkopf, der diese Scheiße in die Welt gesetzt hat, den sollte man standesrechtlich erschießen. Egal, wohin du gehst, Erhard. Egal, wie weit. Das kannst du nicht ausradieren. Das steckt hier in deinen Eingeweiden, verstehst du? Wenn du was draus machen willst, dann bleibst du hier und machst was draus. Was stellst du dir so Grandioses vor? Glaubst du, ich habe da 8 Jahre lang da oben gesessen und Däumchen gedreht. Ich habe Ideen. Junge, verstehst du mir gut? In der ersten Runde habe ich vielleicht eins auf die Nase gekriegt. Du bist komplett K.O. gegangen, ich habe ein bisschen in den Seilen gegangen, meinetwegen. Aber jetzt bin ich wieder da. Also los, rein in den Ring. Ja, wir zeigen denen, was wir können. Du und ich. Ja, Erhard, Borgmann und Sohn klingt doch gut. Du hast doch völlig den Verstand verloren. Ich habe ja schon immer gewusst, dass du krank bist, aber das ist ja eine ganz neue Stufe von Wahnsinn. Na dann komm. Na dann mach schon! Ich bin mit dir fertig. Du hast doch nie angefangen. Eine ganze Generation von Verirrten wird irgendwann die Welt regieren. Ja. Gunhild, mach's gut. Fass mich nicht an. Willst du das jetzt wirklich so beenden? Ich geb dir 2 Monate. Was? Ja, sie ist alt und erfahren, hat ihr ein paar Tricks beigebracht. Es hält doch nicht lange. Ich mach mir da auch überhaupt keine Illusionen, Frau Borgmann. Die Sache dauert, solange sie dauern soll. Und wenn Erhard mich über hat oder ich ihn, na, dann haben wir ja noch eine Reisebegleitung. Was? Frieda Voldal. Frieda? Ihr wollt Frieda mitnehmen? Ja, sie wollte vor der Uni noch mal raus und Fanny hat angeboten, ihr die Flüge zu zahlen. Das geht nicht, ihr könnt nicht Frieda mitnehmen, die gehört mir. Halt doch den Mund, alter dreckiger Sexsack. Es ist doch kein Wunder, dass er in so einer kranken Situation ist. Mit dir als Vater? Komm bloß nicht hier angekrochen, wenn das alles im Bach runtergeht. Wenn du jetzt gehst, brauchst du nie mehr wiederzukommen. Na gut. Erhard? Erhard! Erhard! Ich will hier raus. Was machst du da? Ich will hier raus. Nein, du kannst hier nicht raus. Ich muss hier raus. Nein. Doch. Du bleibst hier. Erhard! Ich muss hier raus. Du gehst hier nicht raus. Ich will hier raus. Du bleibst hier im Haus. Ich will hier raus. Erhard! Ich abgelassen. Und hier raus. Ich sterbe! Raus, will sie! Raus! Er ist weg, Gunhild. Ich muss ihn zurückholen. Nein, nein, nein. Nein, lass ihn. Nein. Komm, das schaffst du schon. Das schaff ich nicht. Doch. Ich muss ihn zurückholen. Wo ist denn die Eiche? Was ist das? Was? Das klingt doch wie ein Auto. Nein, nein, nein. Stand doch mal eine Eiche. Das ist kein Auto. Doch. Du, das kommt zurück. Das kommt zurück. Nein, nein, der kommt nicht zurück. Was ist denn mit dieser scheiß Eiche passiert? Nein, der müsste längst am Flughafen sein. Ich wünsche ihm Glück. Mit ihr? Ich hoffe, sie holt sich eine elendige Truppenseuche. Komm, gib auf, Gunhild. Wir haben verloren. Du kannst ihn anrufen und sich bei ihm entschuldigen, bevor er ins Flugzeug steigt. Das ist alles. Er hat seine Entscheidung getroffen. Komm. Wir gehen auch wieder rein. Ich gehe da nicht mehr rein. Doch, ist doch viel zu kalt hier draußen. Geh da nie mehr rein. Wo gehst du denn dann hin? Den Berg hinauf. Na, hier ist es Maria und Josef John Gabriel Borgmann. Hey, Wilhelm. War du ihm frei? Ja. Was ist denn in dich gefahren? Ich brauchte ein bisschen Luft. Aber das habe ich dir doch immer gebetsmühlenartig gesagt. Du gehörst an die frische Luft. Hallo, Gunhild. Das ist nicht Gunhild. Oh, Entschuldigung, ich habe meine Brille irgendwo im Schnee verloren. Wilhelm, die haben diese scheiß Eiche gefällt. Was denn für eine Eiche? Mann, die ist doch schon länger weg. Komm. Was machst du denn hier? Ich musste dich unbedingt sehen. Mann, dass ich das noch erleben darf. Du vor der Maus? Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich nie wiedersehen will. Ja, komm, sowas sagt man mal so hin, ja. Was ist denn mit deinem Fuß passiert? Du blutest ja. Ach ja? Oh ja. Was ist passiert? Ich war in eine Kollision verwickelt. Kollision? Ja, mit einer Großraumlimousine. Großraumlimousine. Ja, die kam da um die Ecke gebrettert. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Da habe ich mich mit einem Hecksprung nach links gerettet, wie so ein Torhüter beim Elfmeter. Die haben dich überfahren. Ach, was überfahren? Komm, komm. Geschnitten haben die mich. Ich glaube, du musst ins Krankenhaus. Das sieht ziemlich schlimm aus. Ella. Ella, jetzt erkenne ich dich wieder. Ja. Ja. Ja, genau. Komm, wir gehen rein, dann kann ich dir einen Verband machen. Uns hat jemand einen Erste-Hilfe-Kasten gebracht. Komm, keine Umstände, ich komm klar. Hey, Wilhelm, ja. Weißt du, wer in der Limousine gesessen hat? Nein. Nein, ich konnte überhaupt nicht erkennen. Die hatten da diese verdunkten Fenster, ich konnte überhaupt nichts sehen. Aber ich bin so glücklich, John. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, kannst du dir gar nicht vorstellen. Geradezu in Ekstase. In Ekstase? Ja. Ich musste dich unbedingt sehen. Es ist was Unglaubliches passiert. Spuck's aus. Und wir gehen wieder rein. Ich gehe da nicht mehr rein. Das habe ich dir doch schon gesagt. Er ist überfahren worden, John. Wir werden alle im Leben überfahren. Dann stehen wir auf und gehen weiter. Weise Worte, John. Weise Worte. Ich musste dich unbedingt sehen. Ich muss dir was erzählen. Was Unglaubliches passiert. Was denn? Als ich heute nach Hause kam, da lag da ein Zettel auf dem Tisch. Jetzt rat mal von wem. Frieda. Ah, ja, Treffer beim ersten Mal. Und jetzt rat mal, was da drauf stand auf dem Zettel. Ein Abschiedsgruß. Oh, nein, John. Wirklich, schon wieder. Mann, langsam wirst du mir unheimlich. Ja, das war eine Abschiedsnotiz. Sie ist zu einer Reise eingeladen worden. Zu einer Reise nach Südamerika. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Aber was macht dich daran so froh? Komm, jo, in Südamerika, das liegt jenseits meiner kühnsten Träume. Ich war ja noch nicht mal im Ausland, geschweige denn in Dänemark oder am anderen Ende der Welt. Ja, aber eines habe ich hier voraus. Man, die hat ja keine Ahnung. Was denn? Man, sie schreibt, sie fliegt morgen früh. Ja, jetzt gehe ich da, stapfe ich durch den Schnee zu ihr rüber in ihre Wohnung. Ich wecke sie auf und werde mich anständig verabschieden. Morgen früh, das ja. hat sie geschrieben. Ja, warum? Ja, Alter, du kannst dir sparen, durch den ganzen Schnee zu stapfen. Warum? Meinst du wegen dem Fuß? Nein, jetzt hält mich nichts mehr auf. Ich muss sie sehen. Sie ist weg, Wilhelm. Wie weg? Sie ist schon weg, Wilhelm. Woher wollt ihr das wissen? Von meinem Sohn. Er hat es uns erzählt. Er ist derjenige, der mit ihr verreist. Was? Was er hat? Er fährt mit? Man, das ist ja noch viel besser. Dann ist die ja in sicheren Händen. Weißt du auch, wann sie gefahren sind? Nein, wann? Gerade eben. Gerade eben. In der Limousine, die dich überfahren hat. Oh mein Gott! Meine Tochter fährt in eine Limousine nach Südamerika. Ja, in einer Limousine. Ich meine, stell dir mal vor, ein Kind von mir. Ich habe dir immer wieder gesagt, sie ist was ganz Besonderes. Jetzt kommt die doch noch herum. Mein Leben war nicht ganz umsonst. Fährt mit einer Limousine. Direkt über ihren Vater. Ach komm, das ist doch jetzt egal. Ja? Nicht so kleinlich hier. Hauptsache, die kommt. Ja, die kommt ja darum. Und jetzt habe ich sie verpasst. Ja. Dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Berit sitzt in der Küche und flennt. Meine, die hat ja überhaupt keine Ahnung. Ich werde mal meinen tröstenden Arm um sie legen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Wilhelm. Nicht das erste Mal, dass du im Leben überfahren wirst. Hast du uns gesucht? Ja, ich soll. Ise. Soll ich krank werden? Wieder nur wir zwei. Stay up.